Er kann auch nicht den Schatz gefunden haben, schrie Morgan uns zu, als er an uns vorüberlief. Denn das ist ja rein unmöglich. Wir fanden allerdings, als wir ebenfalls die Stelle erreichten, etwas ganz anderes. Am Fuße einer gewaltigen Fichte lag in grünen Ranken, die zum Teil sogar einige von den kleineren Knochen in die Höhe gehoben hatten, ein menschliches Gerippe, an welchem noch ein paar Kleidungsfetzen hingen. Ich glaube, ein Gefühl von Kälte packte für einen Augenblick jedes Herz. »Er war ein Seemann«, sagte George Mary, der, mutiger als die anderen, dicht herangegangen war und die Kleidungsfetzen untersuchte. »Wenigstens ist dies gutes Schiffertuch.« »Ah ja«, sagte Silver, »das ist wahrscheinlich genug. Du willst wohl kaum erwarten, hier einen Bischof zu finden, rechne ich. Aber wie liegen denn die Knochen? Das ist doch nicht natürlich.« Allerdings schien es, wenn man genauer hinsah, unmöglich zu sein, dass das Skelett von selber eine solche Stellung angenommen hätte. Abgesehen von einigen kleinen Anordnungen, die vielleicht von den Vögeln verursacht waren, welche sein Fleisch gefressen hatten, oder von den grünen Ranken, die nach und nach die Überreste umsponnen hatten, lag der Mann vollkommen gerade ausgestreckt. Seine Füße wiesen nach der einen Richtung, seine Hände, die über seinen Kopf zusammengefügt waren wie die eines Tauchers, zeigten genau in die entgegengesetzte Richtung. »Ich habe einen Gedanken in meinem alten Schädel«, bemerkte Silver. »Hier ist der Kompass. Und dies ist der Wegweiser, der nach der Spitze von der Skelettinsel zeigt, die wie ein Zahn vorspringt. Legt mal schnell die Richtung fest, in der diese Knochen liegen.« Sie taten es. Das Skelett zeigte genau nach der Insel, und auf dem Kompass lasen sie Ost, Südost bei Ost. »Das dachte ich mir«, rief der Koch. »Dies hier ist ein Wegweiser. An diesem Strich entlang kommen wir zu unserem Polarstern und den blanken Dollars. Aber beim Donner, wenn's mir nicht ganz kalt im Leibe macht, an Flint zu denken. Dies ist so recht einer von seinen Witzen. Er und diese sechs waren hier allein. Er tötete sie, bis auf den letzten Mann. Und diesen einen legte er hier nach dem Kompass als Wegweiser hin. Gott verdamm ich! Es sind lange Knochen, und das Haar ist gelb gewesen. Tja, das wird wohl Allardyce sein. Du erinnerst dich doch an Allardyce, Tom Morgan?« »Hei, jawohl! Ob ich mich an ihn erinnere, er war mir Geld schuldig und nahm außerdem ein Messer mit an Land.« »Da wir von Messern sprechen«, sagte ein anderer, »warum finden wir sein Messer nicht hier? Flint war nicht der Mann dazu, einem Matrosen die Tasche auszuräumen, und die Vögel, mein ich, würden ein Messer wohl liegen lassen.« »Beim Dolker, das ist wahr«, sagte Silver. »Hier ist rein gar nichts zurückgeblieben«, sagte Mary, der immer noch zwischen den Knochen herumtastete. »Kein Kupferdeut, nicht mal eine Tabaksdose. Das kommt mir nicht natürlich vor.« »Nein, der Tausend, das tut's nicht«, gab Silver zu. »Nicht natürlich und auch nicht nett. Heiliges Donnerwetter, Messmate! Wenn Flint noch am Leben wäre, da wäre hier ein heißer Ort für euch und mich. Sechs waren sie, und sechs sind wir, und Knochen sind sie jetzt.« »Ich sah ihn tot daliegen, sah ihn mit diesen meinen Augen nicht im Kopf habe«, sagte Morgan. »Billy nahm mich mit zu ihm herein, da lag er mit Pennystücken auf den Augen.« »So, ja, ganz gewiss ist er tot und liegt unter der Erde«, sagte der Mann mit dem verbundenen Kopf. »Aber wenn jemals ein Geist umgegangen ist, so würde Flint umgehen. Ach, du liebe Zeit, der hatte ein böses Ende, der Flint.« »Jawohl, das hatte er«, bemerkte ein anderer. »Bald tobte er und bald schrie er nach Rum und bald sang er. 15 Mann war sein einziges Lied, Marte, und ich sag euch, ich mochte es eigentlich später nie wieder gern hören. Es war mächtig heiß und das Fenster stand offen und ich hörte das alte Lied klar und deutlich und dabei hatte der Tod den Mann schon in seinen Klauen.« »Oh, nu«, sagte Silver, »lass das Gepappel. Er ist tot und er geht nicht um, so viel weiß ich. Wenigstens kann er nicht bei Tage umgehen und darauf könnt ihr Gift nehmen. Angst machte schon katzentot. Vorwärts, Marte, und lasst uns die Dublonen holen.« So gingen wir denn weiter. Aber trotz des hellen Sonnenscheins gingen die Piraten nicht mehr einzeln und rufend durch den Wald, sondern hielten sich dicht aneinander und sprachen im Flüsterton. Die Angst vor dem toten Seeräuber hatte sie gepackt.